Was sind Hashing-Algorithmen? Mit dem Aufkommen digitaler Information in den 90er Jahren wurde an mathematischen Algorithmen gearbeitet, welche jegliche Information in eine zwar zufällige, jedoch berechenbare Buchstaben-Zahlen-Kombination mit einer fixen Länge verwandeln. Wichtig dabei ist, dass der Ablauf von der Originalinformation zum Hash die Buchstaben-Zahlen-Kombination mit einer von vornherein definierten Länge für jeden ganz einfach durchführbar ist. Es jedoch zugleich unmöglich ist, von einem Hash zur Originalinformation zu gelangen. Des Weiteren ist es wichtig, dass eine kleine Veränderung der Originalinformation zu einem komplett anderen und unvorhersehbaren Hash führt. MD5 war einer der ersten Algorithmen dieser Art, doch gilt er heute als broken, zu Deutsch kaputt. Denn einerseits war es bei diesem Algorithmus leicht möglich, anhand der Hashes die Originalinformation rückzurechnen, und andererseits kam es zu sogenannten Hash-Kollisionen. Hash-Kollisionen liegen dann vor, wenn unterschiedliche Eingaben zum selben Hash führten. Die Hashing-Algorithmen wurden weiterentwickelt und heute werden vor allem die Algorithmen aus der SHA-Familie verwendet. Diese Abkürzung steht für sicherer Hashing-Algorithmus. Bei Blockchain zum Beispiel kommt vor allem der SHA-256-Algorithmus zur Anwendung, bei welchem eine Eingabe in eine binäre Ausgabe mit 265 Stellen gehasht wird. Falls du jetzt denkst, dass es doch unmöglich sein muss, alle möglichen Eingaben durch 2 hoch 256 Ausgaben darstellen zu können, so führe dir Folgendes zu Gemüte. Würde jeder Mensch auf der Welt jede Sekunde eine Milliarde an Eingaben durch diesen Algorithmus schleusen, so bräuchten alle zusammen länger als die Zeit, wie lange das gesamte Universum bereits existiert, um alle möglichen Ausgaben durchzuprobieren. Es könnte also durchaus sein, dass es Hash-Kollisionen gibt. Da sie jedoch aus heutiger Sicht mit vernachlässigbar geringer Wahrscheinlichkeit eintreffen, gilt SHA-256 heute als sicher. Dies ist vergleichbar mit der Aussage, dass du, wenn du ein Deck mit 64 Karten mischst, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kombination an Karten kreierst, die es zuvor in der gesamten Geschichte noch nie gegeben hat. Es gibt in beiden Beispielen einfach zu viele Möglichkeiten. Durch SHA-256 kann also jegliche Information einzigartig und nicht rückrechenbar als Buchstaben-Zahlen-Kombination dargestellt werden. Wenn du dir das Arbeitsbuch herunterlädst, dann findest du ein paar Beispiele, wie sich Eingaben wie zum Beispiel Hello World zu einem SHA-256-Hash entwickeln. Und schreibt man zum Beispiel das H und das W von Hello World groß, so ändert sich der resultierende Hash zu etwas komplett anderem und unvorhergesehenem. Fügt man zum Beispiel ein Ausrufezeichen oder ein Komma hinzu, passiert genau das Gleiche. Du siehst also, es ist komplett unmöglich, von der Eingabe auf den Hash bei SHA-256 zu schließen. Und auch eine nur kleine Änderung der Eingabe führt zu einem komplett anderen Hash. Das Wichtige an diesen Algorithmen ist außerdem, dass sie von jedem zugänglich und einsehbar sind. Dies nennt man Open Source. Nur so kann man sicherstellen, dass theoretisch jeder selbst diese Dinge nachvollziehen und ausprobieren kann. Falls du technisch versiert bist, kannst du dir auf Wikipedia den Open Source Algorithmus von Bitcoin anschauen und selbst die Eingaben hashen. Wenn du dazu gern mehr Infos willst, geh auf Google und such nach Julian Hosp Kryptographie und du findest viele weiterführende Unterlagen. Man kann mit diesen Algorithmen in der Blockchain Informationen wie Person A schickt am 1. Januar 2018 um 10.39 Uhr 3 Coins an Person B eindeutig als Code, also als Hash, darstellen. Würde man den Hash nur ein bisschen verändern, würde dies die Originalinformation komplett sinnlos machen. Und es würde also nicht einfach Person A die Coins anstatt Person B an Person C schicken, sondern der Hash handelt dann zum Beispiel plötzlich von 10 Kamelen, welche eine Wüstenwanderung unternehmen. Eine Blockchain besteht also aus nichts anderem als solchen unveränderbaren Hashes, welche Originalinformation darstellen. Nachdem bei jedem Zeitblock in einer Blockchain mehrere Updates gleichzeitig gespeichert werden, werden diese Hashes noch einmal zu einem einzigen Hash gehasht, was dann als Merkle Root oder zu Deutsch als Hashbaum bzw. als Block bezeichnet wird. Die unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen, wie zum Beispiel Verträge, Identifikationsdaten oder Besitz, resultieren dann aus der Frage, woraus die Originalinformation besteht, welche zu den jeweiligen Blöcken gehasht wird. Finanzinformationen werden auf diese Weise zu Kryptowährungen, Verträge zu Smart Contracts und so weiter. Und nachdem jeder Teilnehmer einer Blockchain gleichberechtigt ist, braucht es jedoch einen weiteren Kryptografiemechanismus, welcher gewährleistet, dass nicht jeder einfach willkürlich Informationen erstellen, verändern oder löschen kann, sondern nur jemand mit der jeweiligen Berechtigung. Dies funktioniert über asymmetrische Schlüsselpaare. Dazu gleich mehr im nächsten Abschnitt.